Täglich in der vierten Bitte, das Wort täglich bedeutet, dass wir nicht so sehr um die Zukunft besorgt sein, sondern um das gegenwärtig Notwendige bitten sollen. Sagt das hier nochmal ausdrücklich. Die Zukunft, die sollen wir dem lieben, können wir auch dem lieben Gott überlassen. Ich bitte diesen schon. Können wir schon mit aufhören. Fünfte Bitte machen wir noch. Das sind ja nur drei Fragen.